Nun ist sie erschienen, die himmlische Sonne, und strahlt durch die irdische Nacht. Darum trocknet sie Tränen und jauchzet voll Wonne, denn den Menschen ist Heil nun in Christo gebracht. Dem Heiland sei Ehre und Friede der Welt. In Christo, dem Retter, ist Heil uns bestellt. Wie lag sie umnachtet in Tod und Verderben, die Menschheit in Sünde und Not. Doch durch Christus kann jeder die Seligkeit erben, glaubt und lebet, so heißt nun gelobet sei Gott. Dem Heiland sei Ehre und Friede der Welt. In Christo, dem Retter, ist Heil uns bestellt. Die Engel lob singen, die himmlische Chöre verkünden den Frieden mit Gott. Darum jauchze, o Seele, dem Heiland sei Ehre, er hat uns errettet von Sünde und Tod. Dem Heiland sei Ehre und Friede der Welt. In Christo, dem